بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يليب مش فست بمخن ويت إلو أنت بتخيط فانت فراغن und antworten zur Aqida. Wir sind bei der 28. Frage und Antwort. Was ist der Beweis für das Zeugnis, dass Muhammad der Gesandte صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allahs ist? Was ist der Beweis, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist sozusagen? Und der Autor hat hier drei Verse genommen. Das ist sehr interessant, diese Verse. Und natürlich gibt es unzählige Beweise im Koran alleine, direkte und indirekte Beweise, die beweisen, nur vom Koran aus her, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wirklich ein Gesandter von Allah war. Ja, das sprechen unzählige Beweise. Und ich werde zu diesen drei einige hinzufügen. Aber diese drei sind sehr, sehr interessant. Als erstes nennte er von Surat Ali Imran, Vers 164, Allah hat den Gläubigen wirklich eine Wohltat erwiesen, als er unter ihnen einen Gesandten von ihnen selbst geschickt hat, der ihnen seine Zeichen verliest und sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich zuvor wahrlich in deutlichem Irrtum befanden. Das ist auch eine schöne Übersetzung diesmal. Und das ist interessant, subhanallah. Er wählt hier den Vers, um dir zu zeigen, es ist eine Gunst, es ist eine Gnade, eine Wohltat, dass der Prophet, dass der Gesandte Allahs zu dir geschickt wurde. Oder anders gesagt, es ist für dich, es ist eine Wohltat von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dir, ein Segen gegenüber dir, dass du ein Mitglied von der Umma, von der Gemeinde, von der Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein darf. Subhanallah, das ist eine gewaltige Angelegenheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals einen Gesandten erweckt, der nicht von einem anderen Volk, also der nicht von demselben Volk war. Weil sonst hätte er gar nicht zu den Leuten sprechen können. Er wäre gar nicht bekannt. Man könnte ihm alles Mögliche vorwerfen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war 40 Jahre bekannt, er war Al-Amin, er war der Vertrauenswürdige. Und man kannte ihn und seine Familie, also es war nicht einfach irgendjemand von sonst irgendwo, sondern mitten unter ihnen. Das ist auch eine Gabe, eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala, womit er seine Diener ehrt. Was macht er? Er liest ihnen seine Zeichen vor und läutert sie, reinigt sie in ihrem Charakter. Und auch wenn sie vorher natürlich sich im Irrtum befanden. Auf jeden Fall ist das ein gewaltiger Beweis und gleichzeitig eine Ermahnung, wo die uns zu nachdenken geben soll, dass der Gesandte Allahs für uns, für die Sahaba natürlich an erster Stelle, aber auch für uns eine Gnade ist, dass wir von seiner Umma sein dürfen. Naam. Der zweite Vers ist von Surah Tauba, Vers 128. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Und dieses kommt immer wieder. Haben wir gerade eben auch schon gehabt. Von euch, der Gesandte von euren Reihen, aus euren Reihen, von ihnen selbst und so weiter. Das kommt sehr, sehr oft. Und hier, dieser Vers ist noch nicht zu Ende. Er sagt hier, bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Und subhanallah, der Autor hat das sehr, sehr schön gewählt. Erstmal hat er gezeigt, dass es eine Gnade ist. Und zweitens zeigt er hier die Eigenschaften von diesem edlen Gesandten. Subhanallah. Er ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er ist bedrückt, wenn andere in Bedrängnis waren, wenn die Gläubigen, subhanallah, wenn die Sahaba irgendwelche Probleme hatten, wenn sie in Bedrängnis geraten sind, in Probleme, Schwierigkeiten, dann hat es ihn bedrückt. Dann war er traurig. Subhanallah. Eine goldene Eigenschaft, die heutzutage sehr wenigen Menschen nur noch gegeben ist. Subhanallah. Und er ist um euch bestrebt. Gewaltig, er ist um euch bestrebt, er kümmert sich um euch, er will das Beste für euch, er guckt die ganze Zeit nach euch, er ist um euch bestrebt, er will, dass ihr das höchste Paradies bekommt, die ganze Zeit ist er um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig, Allahu Akbar, gnadevoll, liebevoll, barmherzig und sanft, zart, mild, alles das kann man ausziehen, Eigenschaften vom Gesandten Allahs und das sind gewaltige Sachen. Allahu Akbar. Und diese Sachen werden im Koran erwähnt. Und abschließend erwähnt der Autor auch sehr, sehr interessant die Surat al-Munafiqin, das ist Surah 63, Vers 1. wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist. Sozusagen, auch wenn du es nicht akzeptierst, auch wenn du es leugnest, Allah weiß es, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter, sein Diener war. Er hat ihn auserwählt für seine Botschaft. Allah weiß es, egal ob du es bestätigst oder nicht. Und das ist das Schöne an der Wahrheit. Egal ob man an die Wahrheit glaubt oder nicht, sie bleibt trotzdem wahr. Egal ob man davon überzeugt ist oder nicht, dass der Gesandte Allahs, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, der Gesandte Allahs ist oder nicht, Allah weiß es. Egal ob du als Heuchler oder als Nichtheuchler, egal ob als Muslim oder nicht Muslim, das bezeugst oder nicht bezeugst, das ist egal, im Endeffekt ist das, spielt das keine Rolle. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist, sagt er zu seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Naam, und das ist eine sehr, sehr schöne Wahl von dem Autor. Möge Allah ihm Barmherzigkeit schenken. Naam, und ich möchte inshallah noch ein paar Verse dazu geben, was sehr, sehr oft auch, was öfters auch im Koran kommt, wie es auch gerade hieß, wir sandten dich mit der Wahrheit als Botschafter und Warner. Das kommt sehr, sehr oft als Botschafter. Und Warner kommt sehr oft an vielen Stellen im Koran. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 3, Vers 144, Mohammed ist nur ein Gesandter, dem andere Gesandte vorausgingen. Ja, für die, die sich das aufschreiben möchten, ergänze ich ein bisschen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 4, Vers 170, O ihr Menschen, zu euch ist ein Gesandter mit der Wahrheit von eurem Herrn gekommen, so glaubt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers in Surah 5, Vers 67, O Gesandter, überbringe das, was zu dir offenbart wurde. Das ist auch wieder ein Beweis, sind alles Beweise. Allah subhanahu wa ta'ala spricht direkt seinen Gesandten an. Davon gibt es unzählige Beweise. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Vers, in Kapitel 7, Vers 158, sag, O ihr Menschen, ich bin wahrlich ein Gesandter Allahs für euch alle. Ja, ich bin der Gesandte Allahs für euch alle. Nein, das ist korrekt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Kahf, das ist Surah 18, Vers 110, sag, ich bin ein Mensch, so wie ihr, nur dass mir offenbart wurde, dass euer Herr ein einziger Herr ist. Naam. Und abschließend sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Yasin, das ist die Surah 36, Vers 3, du bist der Gesandte. Ich denke, diese Sachen sind eindeutig und klar, eindeutige Beweise aus dem Koran. Davon gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele im Koran, die eindeutig und oder indirekt auch darauf hindeuten, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.